Wie viele Bürger verträgt die Schweiz? 9, 10, 12 Millionen oder sind die jetzigen 8 Millionen schon genug? Das ist die eigentliche Kernfrage, meint nicht nur Thomas Minder, der parteilose Ständerat aus dem Kanton Schaffhausen, der Vater der erfolgreichen Abzockerinitiative und ein Befürworter der Abschottungsinitiative der Schweizerischen Volkspartei. Über diese Initiative befindet das Schweizer Stimmvolk am kommenden Sonntag. Wie viele Bürger verträgt die Schweiz, ist eine berechtigte Frage. Denn die Schweiz ist nicht nur ein Einwanderungsland, sondern die Zahlen sind erheblich. Jährlich kommen rund 140.000 Ausländer über die Grenzen, mehr als 70.000 aus der EU. Netto beträgt die Zuwanderung derzeit rund 80.000 Personen pro Jahr. Der Ausländeranteil in der Schweiz nähert sich der 25%-Marke. Zu viel, meint SVP-Parteichef Toni Brunner, der die Initiative Masseneinwanderung stoppen lanciert hat. Es ist so, dass wir letztlich diese Initiative auch unter dem Geist machen, dass es jetzt maßlos geworden ist. Wir haben zu viel Zuwanderung. Wir können nicht mehr eingreifen. Wir haben keine Steuerungsmöglichkeiten mehr. Mit unserer Initiative bekommt die Schweiz die Kompetenz zurück, selber zu steuern, selber zu begrenzen und mehr auf den Arbeitsmarkt zu selektionieren. Maßlosigkeit stoppen, Massenzuwanderung stoppen, so lautet der Slogan der SVP, symbolisch aufgezeigt an einem Apfelbaum, dessen Wurzeln die Schweiz wie eine Krake umfangen. Die Gegner der Initiative nutzen auch den Apfelbaum als Symbol, zeigen auf Plakaten einen Holzfäller, der das Bäumchen umlegt. Titel: Bilaterale Abholzen, eine Anspielung auf das Verhältnis zur Europäischen Union. Beide Seiten haben sich im Wahlkampf heftig attackiert, mobilisieren ihre Anhänger bis zuletzt und schüren Ängste. Maßlosigkeit schadet, heißt es auf der Webseite der SVP in großen Lettern, es wird eng in unserem Land. Kulturland geht verloren, die Mieten steigen, der Wohnraum wird knapp, verstopfte Straßen und übervolle Züge, enorme Kosten für Arbeitslose und Sozialhilfe. SVP-Chefideologe Christoph Blocher hält die Zuwanderung gar für die Ursache allen Übels in der Schweiz. Die können alle Probleme, die wir jetzt haben im Land, sind darauf zurückzuführen. Platzmangel, Wohnungsmangel, Lohndruck, Schulprobleme, die Spitäler und so weiter, das platzt aus den Nähten. Und wir müssen wieder die Ausländerpolitik selber regulieren können. Die Initiative der SVP zielt darauf ab, die Zuwanderung von Ausländern mit Höchstzahlen und Kontingenten zu begrenzen, abgestimmt auf die Interessen der Gesamtwirtschaft. Genaue Zahlen nennt die SVP bewusst nicht. Sie spricht von großzügigen Lösungen. Auch Grenzgänger, Asylbewerber oder Studenten wären betroffen. Details bei der Umsetzung der Initiative sind rar, doch Parteienforscher Claude Longchamp tippt auf diese Variante. Sie haben jetzt ganz jüngst in diesem Abstimmungskampf die Idee vorgebracht, dass man gleich viele Arbeitskräfte in die Schweiz holen soll wie bisher, dass man aber den Familiennachzug erschweren soll. Sie favorisieren also eine Art Gastarbeitermodell, wie wir in den 70er und 80er Jahren in der Schweiz hatten. Und wie es auch gelegentlich selbst in Deutschland gelobt worden ist, dass es eine gute Arbeitsmarktpolitik ist, sozial allerdings ziemlich diskriminierend. Gegen die Abschottungsinitiative wehrt sich ein breites Bündnis politischer Parteien, Gewerkschaften und der Wirtschaftsverbände. Nationalrat Philipp Müller von den Schweizer Liberalen sieht eine Provokation. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, das wir eben nicht wollen. Ich möchte, dass die Initiative abgelehnt wird und dann sollten wir mit vereinten bürgerlichen Kräften endlich Powerplay machen, damit das umgesetzt wird, was in den Gesetzen steht, die wir haben. Und dann kommen wir vorwärts, ohne Kollateralschaden anzurichten. Christoph Dabelei, Chef der CVP, befürchtet wirtschaftliche Nachteile, sollte die SVP die Abstimmung gewinnen. Ein Drittel der Arbeitskräfte in der Schweiz arbeiten für den EU-Markt. Also wenn wir diesen Zugang nicht mehr haben für diesen Markt und gleichzeitig, wenn wir keinen Zugang haben zu qualifizierten Arbeitskräften, dann haben wir ein massives Problem. Also ich bin also als Schweizer Politiker nicht bereit, ein Drittel der Arbeitsplätze eigentlich in Anführungszeichen zu gefährden. Der Parteichef der Schweizer Sozialdemokraten Christian Levrin sieht gar fremdenfeindliche Aspekte. Die Leute sind nicht verdammt zu wählen zwischen einer fremdenfeindlichen Initiative und dem Status quo. Es gibt auch noch die Möglichkeit, mit Reformen in den Arbeitsbereich, mit Reformen im Wohnungsbereich zu sichern, dass die Früchte der Zuwanderung allen zugutekommen. Auch die Schweizer Regierung hat sich klar gegen die Abschottungsinitiative positioniert. Die Schweiz profitiere von Zuwanderern, so Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Es geht unserem Land und damit unseren Einwohnerinnen und Einwohnern materiell besser, als es uns zu Beginn des Jahrtausends ging. Zudem stehe die Personenfreizügigkeit mit der EU auf dem Spiel, warnt der Schweizer Bundespräsident Didier Burkhalter. Fakt ist einfach, dass wenn die Initiative über die Marseille-Einwanderung im Februar angenommen wird, dann ist es nicht mehr möglich mit der Personenfreizügigkeit. Dann ist das ganze Konstrukt der bilateralen Eins in Gefahr. Diese Furcht treibt auch die Schweizer Wirtschaft um. Hans Hess vom Wirtschaftsverband Swissmem schwant Schlimmes. Diese Initiative löst kein einziges Problem und keine Nebenwirkung der Zuwanderung, aber sie birgt enorme Risiken. Deshalb ist diese Initiative aus unserer Sicht ein Spiel mit dem Feuer, ein russisches Roulette. Die Schweiz kann damit nur verlieren. Denn die Personenfreizügigkeit verschafft Schweizer Unternehmen erhebliche Vorteile, betont Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt. Dank der Personenfreizügigkeit bestehen diese Rekrutierungsmöglichkeiten auch im europäischen Ausland. Darauf sind wir Schweizer Arbeitgeber angewiesen, schon heute und noch mehr in Zukunft. Weil unsere Unternehmen immer mehr in hochtechnologischen und innovativen Branchen tätig sind, brauchen wir auch die notwendigen Spezialisten. Trotz sehr guter Ausbildungsanstrengungen in der Schweiz sind diese Spezialisten in der Schweiz inzwischen vielfach Mangelware und müssen im Ausland gesucht werden. Wer die Schweiz und damit den Arbeitsmarkt abschotten will, beschränkt unsere Innovationskraft drastisch. Von allen Branchen profitiert besonders das Gesundheitswesen. Bernhard Wegmüller, Direktor der Schweizer Hospitäler, nennt Zahlen. Ende 2012 stammten rund ein Viertel aller Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland. In der Ostschweiz und im Tessin waren gar über die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte ausländischen Ursprungs. Beim Pflegepersonal ist die Situation ähnlich. Rund 10% stammen je aus Frankreich und aus Deutschland, gesamtschweizerisch. In der Suisse Romande und im Tessin sind es auch hier über die Hälfte des Personals, die aus dem Ausland stammen. Ein europäisch offener Arbeitsmarkt wird in Zukunft noch wichtiger, da die demografische Entwicklung der Bevölkerung in diese Richtung zeigt. Wir haben weniger junge Arbeitskräfte, die auf den Arbeitsmarkt kommen, und immer mehr ältere Personen in der Schweiz, die pflegebedürftig werden. Ohne ausländische Spezialisten sieht Wegmüller diese Gefahr. Geschlossene Grenzen würden das Ansehen gefährden, das die Schweizer Spitäler und Kliniken heute im Ausland genießen. Die Initiative ist zudem aus unserer Sicht eine Geringschätzung der großen Leistungen, die das ausländische Personal in der Schweiz für die Patientinnen und Patienten erbringt. Die Initiative wäre deshalb gefährlich für die hohe Qualität des schweizerischen Gesundheitswesens, für die medizinische Versorgung, für die Wissenschaft und die Forschung in der Schweiz. Und schließlich führt die Initiative zu mehr Bürokratie. Davon haben wir in den Schweizer Spitälern schon heute mehr als genug. Auch das Hotel- und Gaststättengewerbe, die IT-Branche und der Versicherungssektor schlagen Alarm. Markus Dürr vom Schweizer Versicherungsverband nennt Fakten. Die beschäftigen heute rund 20% ausländische Fachkräfte, davon rund 88 aus der EU-EFTA. Also Sie sehen, die EU spielt eine sehr bedeutsame Rolle. Hätten wir das nicht mehr, dann kämen wir in ein großes Problem hinein. Würde die Bilateralen gekippt, gäbe das eine ganz andere Situation, auch für die Versicherungswirtschaft. Doch Thomas Matter von der SVP bestreitet, dass mehrheitlich Spezialisten in die Schweiz kommen. Er ist überzeugt, dass über die Hälfte der EU-Zuwanderer unproduktiv sind. Grosser Teil ist einfach Familiennachzug. Es sind etwa 7% in Ausbildung. Es sind über 5% ohne Arbeitsplatz. Es sind 10%, wo der Beruf gar nicht bestimmbar ist. Ich habe da ein bisschen geschaut, da hat es Handlanger, Bieger. Ich weiß nicht, was ein Bieger ist, aber also das ist ein Märchen. Würden die bilateralen Verträge von Seiten der EU gekündigt, sieht der Präsident des Textilverbandes, Andreas Sallmann, neue dunkle Wolken am Horizont. Denn an den bilateralen Verträgen hängt weit mehr, als viele glauben. Neben dem Personenfreizügigkeitsabkommen gehört das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse zu einem weiteren bedeutenden Vertrag innerhalb der bilateralen Eins. Unsere Branche profitiert insbesondere, weil die EU der wichtigste Absatzmarkt ist. Rund 75% der Exporte gehen in die EU. Ein ungehinderter Marktzugang ist somit für uns von größter Bedeutung. Ein Großteil unserer Produkte sind technische Textilien, zum Beispiel Kompressionsstrümpfe oder Filtergewebe für medizinische Anwendungen. Müssten wir die notwendigen Prüfungen, Bewertungen doppelt machen, erhöhten sich der administrative Aufwand und die Produkte würden sich erheblich verteuern und wir wären nicht mehr konkurrenzfähig. Wie groß die Bedeutung der EU insgesamt als Exportmarkt für die Schweiz ist, weiß Heinz Karrer, der Präsident des Wirtschaftsverbandes Economie Suisse. Europa ist ein Markt mit 500 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben im Jahr 2012 Waren für 120 Milliarden Franken in die Europäische Union geliefert. Wir liefern nach Baden-Württemberg gleich viel wie nach Amerika, nach Bayern gleich viel wie nach Japan. Europa, die Europäische Union, ist der mit Abstand wichtigste Markt für uns. Jeder dritte Arbeitsplatz in der Schweiz hängt von den bilateralen Beziehungen mit Europa ab. Gegenmaßnahmen der EU müsse man daher ernst nehmen, fordert der Chef des Versicherungsverbandes Markus Dürr. Wir haben sehr starken Kontakt mit der EU. Wir nehmen diese Drohungen ernst. Es kann so sein und ich möchte an dieser Stelle doch erwähnen, dass das Versicherungsabkommen mit der EU das erste Abkommen überhaupt war, das die Schweiz bilateral geschlossen hat. Dieses Abkommen muss nun aufgrund technischer Entwicklungen angepasst werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU dazu Ja sagen würde, würde dann das Volk diese Initiative annehmen. Deshalb kann ich mit Überzeugung sagen, dass die Versicherungswirtschaft, die von dieser bilateralen Entwicklung abhängt, mit einem klaren Nein die Masseneinwanderungsinitiative ablehnt. Hans Hess vom Verband der Maschinenbauer Swissmem vermutet daher hinter der SVP-Initiative eine politische Attacke auf die EU. Die SVP will mit ihrer Abschottungsinitiative der Personenfreizügigkeit mit der EU torpedieren. Damit greift sie eine der vier Grundfreiheiten im europäischen Binnenmarkt an. Und für die Unternehmen unserer Maschinen-Elektro-Metallindustrie hätte das Ende der Personenfreizügigkeit massive negative Konsequenzen. Denn bereits heute klagen 75% der Unternehmungen, dass sie eben Personen oder dass sie eben Fachkräftemangel haben. Und auch wenn wir die inheimischen Potenziale, sie wurden schon genannt, Frauen, ältere Mitarbeitende, auch noch besser nutzen können und müssen, werden wir den Fachkräftemangel auch damit nicht beheben können. Und ohne Fachkräfte büßen unsere Unternehmen ihre Schlüsselkompetenz, nämlich die Innovationsfähigkeit, ein. Und damit verlieren sie Wettbewerbsfähigkeit. Doch nicht alle teilen die Einschätzung der Schweizer Wirtschaftsverbände. Rainer Eichenberger, Ökonom an der Universität Fribourg, traut der Schweiz auch ohne bilaterale Verträge einiges zu. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist sehr hoch in der Schweiz. Die Wissenschaft war immer schon erfolgreich, auch ohne bilaterale Verträge. Also alles, was heute gesagt wird, dass man ohne die bilateralen Verträge ein Problem hat, ist einfach nur, ich denke, man kann es und sollte es eigentlich auch so sagen, ist einfach Quatsch. Eichenberger bestreitet im Übrigen auch das Argument, die Schweiz habe ihren wachsenden Wohlstand den Zuwanderern zu verdanken. Ja, natürlich. Wenn wir eine Einwanderung haben in der Schweiz, wie wir sie jetzt haben, die führt zu 1% Bevölkerungswachstum, nur durch die Einwanderung. Und wenn man 1% mehr Bevölkerung hat, hat man natürlich eine 1% größere Wirtschaft jedes Jahr. Aber pro Kopf der Bevölkerung, das heißt für die hier anwesenden Einwohner, gibt es eben nichts mehr. Der Kuchen wird größer, aber es sind auch mehr Menschen. Für jeder, der hier ist, bleibt genau gleich viel, wie es vorher war. Der streitbare Ökonom sorgt sich auch um die Sogwirkung der Schweiz aufgrund hoher Löhne und niedriger Arbeitslosigkeit. Man muss sich das mal überlegen, wie das laufen sollte. Wenn wir eine Einwanderung haben, die wirklich die Schweiz pro Kopf noch reicher machen, das heißt, das Einkommen pro Kopf noch steigen würde, dann würde das ja nur noch dazu führen, dass noch mehr Leute in die Schweiz kommen möchten. Heute ist das Bruttoinlandprodukt pro Kopf in der Schweiz 90-100% höher als in Deutschland und mehr als 100% höher als in Frankreich, Italien und so weiter. Das heißt, die Schweiz ist so oder so ein Anziehungsmagnet. Wenn man jetzt noch reicher würde wirklich, dann zieht es natürlich noch mehr Leute an. Das heißt, diese Vorstellung, die Schweiz würde reicher pro Einwohner, ist einfach eine total, nein, man kann es einfach dumm, falsch, ohne Wirtschaftssachverstand. Noch ein Aspekt sorgt für eine politisch aufgeheizte Stimmung. Zuwanderungskontingente würden auch die Grenzgänger betreffen, also Deutsche, Franzosen im Umkreis von Genf und Italiener im Tessin. Dort dürfte die SVP-Abschottungsinitiative durchgehen, prophezeit FDP-Politiker Fulvio Pelli, weil Schweizer sich über 60.000 italienische Grenzgänger ärgern, die zu Dumpinglöhnen arbeiten und nur halb so viel Steuern zahlen wie zu Hause. Ich glaube, es wäre wirklich eine Überraschung, wenn kein Ja in Tessin kommt. Die Leute sind geärgert. Sie schauen gar nicht, was passieren würde, wenn wir die Personenfreizügigkeit und die bilaterale Verträge nicht mehr hätten. Sie stellen nur fest ein Phänomen. Sie ärgern sich für das Phänomen. Das ist Grenzgänger-Ausnutzung und natürlich reagieren negativ. Auch deutsche Grenzgänger sorgen sich, zeigt eine kleine Umfrage unter den Betroffenen. Und wenn dann sowas kommt, dann ist man wie vor den Kopf gestoßen. Weil, ja, was würden sie denn machen, große Unternehmen gerade, wenn Grenzgänger nicht da sind? Und mir kommt immer der Gedankengang, was passiert, wenn die ganzen Ausländer 24 Stunden lang nicht mehr in der Schweiz arbeiten? Was würde passieren? Ist es ein Sonntag dann in der Schweiz, weil nichts mehr läuft? Die meisten Kollegen oder Menschen, die man sonst so bei der Arbeit trifft, denen ist vollkommen bewusst und klar, dass es ohne die Grenzgänger und ohne die Einwanderer überhaupt nicht gehen würde. Also ich arbeite in einem der Basler Pharmakonzerne und bin schon immer etwas bestürzt über diese Initiative der SVP oder generell über das, was die SVP so macht. Weil ich denke, dass gerade bei uns, wo wir ein sehr internationales Mitarbeitervölkchen sind, eigentlich die Firma zumachen könnte, wenn es jetzt keine Ausländer mehr gäbe. Also ich selber bin eigentlich optimistisch und zuversichtlich, dass die Schweizer insgesamt diese Initiative abblitzen lassen. Ich bin nie mit Ressentiments konfrontiert worden. Es wurde natürlich mal gewitzelt und geföppelt, aber jetzt nie ernsthafte Ressentiments. Und aus dem Grund bin ich überzeugt und hoffe auch, dass die Erfahrungen aus dem täglichen Leben da die Oberhand gewinnen und die Initiative dann keinen Erfolg hat. Die Schweizer, mit denen ich arbeite, da kenne ich viele, die sich also sehr über die SVP aufregen, weil sie natürlich auch wissen, ohne die Zuwanderer oder Pendler hat die Wirtschaft in der Schweiz große Probleme, einfach das Personal zu rekrutieren und vor allem auch dann die Fachkräfte zu halten, weil in der Schweiz wird auch nicht genug ausgebildet, Beispiel Medizin, da muss man die Ärzte aus Deutschland importieren, weil die Universitäten einfach viel zu wenig Ausbildungsplätze bieten, aber beim Pflegepersonal ist es genauso. Die Abschottungsinitiative richtet sich aber nicht primär gegen die Grenzgänger. Es geht um eine Begrenzung der Zuwanderung schlechthin. Die Abstimmung bleibt spannend, denn lagen die Gegner zunächst weit vorn, hat die SVP ihre Wähler mobilisieren können, bestätigt Parteienforscher Claude Longchamp, und aufgeholt. Das Ja-Lager legt zu, ist aber noch in der Minderheit. Der Trend ist so stark, dass es auch noch kippen könnte. Entscheidend wird sein in unserer Analyse, wer in diesen Schlusstagen besser mobilisiert, das heißt, wer sein Lager besser an die Urne bringt, wer besser motivieren kann, dass es hier um die Wurst geht, dass es hier um eine wichtige Entscheidung geht. Und es sind beide Ausgänge denkbar. Am Sonntag ist es soweit.